Angst vor dir, sehen deine Gefahr, denn als potenzieller Terrorist zu stellen sie dich dar. Sie werden dich bewachen und dich exekutieren, Soldaten wie die Stasi als in Ost-Berlin. Sie machen, was sie wollen und sie schreiben die Gesetze. Und teilst du nicht die Meinung, dann beginnt die Volkshetze. Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme? Es ist die Zeit, wo nichts mehr geht, weil sich alles hier zugunsten dieser Mächte dreht. Sie nehmen dich aus wie eine Spinne ihren Feind. Sie lügen dich an und nichts ist ernst gemeint. Brain Controlling beherrscht das System. Hast du alles auf ein Los gesetzt, damit die Welt sich schneller ändern als ein achtloses Gesetz? Guckst du nur Wieso.tv und andere Seiten? Wird sich deine Klarheit immer weiter ausbreiten? Dein Leben läuft nicht gut in dieser tödlich dunklen Zeit. Doch mache dich niemals auf einen Kampf bereit. Der Kampf bedeutet Krieg, davon haben wir genug. Suche Stärke in dir selbst, davon zieh ich meinen Hut. Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme? Careless product of wild imagination. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Es gibt einen Weg, um den Ganzen zu entfliehen. Schließe dich zusammen, um an einem Strang zu ziehen. Höre endlich auf, mit der Masse mitzuschwimmen, weil die meisten Menschen ihre Zeit mit Ablenkung verbringen. Verschollene Kulturen aus alter Zeit waren auf der Meinung, es ist bald soweit. Versteht ihr die Schrift? Versteht ihr den Sinn? Dann ist endlich Zeit für einen Neubeginn. Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme, die dir sagt, komm, steh auf? Hörst du diese Stimme? Hörst du diese Stimme?